unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Ja, wir befinden uns im Februar und ich habe ja schon das letzte Mal gesagt, dass wir langsam auf die Passionszeit und die Ostergeschichte zusteuern und deswegen die gesamte Vorbereitung, die Präliminarien dieser Ereignisse schon jetzt im Februar beginnen. Bei mir ist meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Ich selber heiße Sabine Rückert und bin Journalistin. Und wir erzählen jetzt bereits im sechsten Jahr die Bibel. Ja, und heute erzählen wir die Geschichte von der Tempelaustreibung der Händler aus dem jüdischen Tempel. Genau. Wichtig dabei ist, dass diese Geschichte in allen vier Evangelien vorkommt. Ja. Also offensichtlich wirklich ein wahrscheinlich historisch, als ein passierter Moment. Ja. Vermutlich ist es passiert, aber die Evangelisten, die ordnen ihn unterschiedlich ein. Genau. Also die meisten von den drei Evangelisten, also Markus, Matthäus und Lukas, erzählen die Geschichte sozusagen als Auftakt der Passionsgeschichte. Nach dem Motto, er hat die Händler aus dem Tempel getrieben und dann hat er einen Aufstand gemacht, dass die religiöse Elite auf ihn aufmerksam wurde und ihn dann versucht hat, seiner habhaft zu werden. Johannes aber, der älteste oder jüngste Evangelist, der setzt die Tempelaustreibung ganz an Anfang des Wirkens. Ja, da hat das gar nichts mit der Passionsgeschichte zu tun. Er erzählt es auch am ausführlichsten, ja, wirklich am umfangreichsten, am besten ausgeschmückt und am spannendsten. Ja. Und deswegen hören wir das jetzt uns an. Das machen wir. Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Der Johannes, der löst den Tempel als Bauwerk, als theologische Aussage ganz am Anfang des Evangeliums schon auf. Mhm. Der Tempel als Bauwerk spielt keine Rolle mehr, sondern Jesus ist sozusagen der neue Tempel und der ist gestorben und auferstanden und das ist der neue Tempel, er in seiner Person, irdisch und himmlisch sozusagen. Das ist die theologische Pointe vom Johannes. Deswegen beginnt das Ganze, der Tempel, der neue Tempel, wird jetzt durch die Person Jesu aufgebaut. Also ich habe gelesen, dass das eine Originalhandlung sein soll. Und nicht nur deshalb, weil es in allen vier Evangelien vorkommt, sondern auch deshalb, weil es so etwas vorher nie gegeben hat. Es ist eine nicht nur in der Bibel, sondern auch im ganzen Kulturkreis singuläre Veranstaltung. Ja. Und daraus schließt man, dass das nicht erfunden ist. Also keine Kopie oder irgendwas, ja, oder stimmt, hinein, sondern dass es wirklich eine Originalhandlung ist von einem durch und durch wütenden Menschen. Ja, oder von eine Inszenierung, die sozusagen eine prophetische Symbolhandlung darstellt. Eine Symbolhandlung, das eine schließt ja das andere das nicht aus. Das muss nicht das eine das andere ausschließen. Ich lese mal vor, wie es nach Matthäus heißt. Da ja, ist nämlich bitte. Dieser schöne Satz dabei, der bei Johannes fehlt. Ja. Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ja. Das ist, leider fehlt es bei Johannes, aber ich finde es wunderbar. Da heißt es, Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer aus dem Tempel heraus. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und sagte, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle. Im Tempel kamen Lahme und Blinde zu ihm und er heilte sie. Als nun die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder im Tempel rufen hörten, Hosanna, dem Sohn Davids, da wurden sie ärgerlich und sie sagten zu ihm, hörst du, was sie rufen? Jesus antwortete ihnen, ja, ich hör's. Habt ihr nicht gelesen, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob? Und er ließ sie stehen und ging aus der Stadt hinaus nach Bethanien und dort übernachtete er. Ja. Hier ist es ganz kurz ja, und auch in eine andere Geschichte hineingebettet, nämlich in weitere Heilungen, die er da im Tempel vollbracht hat. Und auch als Teil schon der Passionsgeschichte, also Auftakt der Passionsgeschichte, man macht sich hier unbeliebt und es gibt bald einen Grund, ihn umzubringen. Aber es ist eben wunderbar geschildert bei Johannes, wie der da seinen Gürtel abschnallt und mit dem Gürtel auf die Leute eindrescht. Eine Geisel bastet. Ja, eine Geisel bastet. Die Frage ist jetzt, warum regt er sich eigentlich so auf? Das ist ja eine uralte Tradition hier. Warum sind hier Tiere im Tempel? Kannst du uns das alles erklären? Ja, das kann ich jetzt erklären. Ich habe es mir auch so klar nicht gemacht. Im jüdischen Jahr hast du drei große Pilgerfeste. Das ist das Matzotfest, das ist also Passa. Das andere ist das Shavuot-Fest, das ist 50 Tage nach Passa. Und das andere ist das Sukkot-Fest, das ist im Herbst. Das heißt, du hast ein Fest, wo die Befreiung und Rettung aus Ägypten gefeiert wird. Das ist das Passafest. Ja. Dann hast du ein Fest, das ist zu Beginn der Getreideernte, das wir als Pfingsten feiern, 50 Tage danach. Das ist bei den Juden das Fest des Bundes und der Zehn Gebote und gleichzeitig ein Erntefest. Und das Laubhüttenfest erinnert auch nochmal an den Durchzug durch die Wüste, wo man sich Hütten gebaut hat. Also auch dieses Fest, das, wir sind immer unterwegs eigentlich, die bauen sich ja dann Laubhütten auch da. Das sind aber die großen Feste, wo die Leute aus der Diaspora, aus Alexandria, aus Antiochia, aus der heutigen Türkei, aus der heutigen Syrien, kamen die frommen Juden nach Jerusalem gepilgert. Also eigentlich sollte man dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern. Da gibt es natürlich dann in den jüdischen Auslegungen jede Menge Dinge, sich zu entschuldigen. Ja. Und dann solltest du dort opfern. An diesem Tempel wurden jeden Tag zweimal geopfert, morgens und abends. Es war ein einziges Blutbad. Ja, ein einziges Blutbad. Und es sollte immer der Rauch gen Himmel steigen, der eine Kommunikation zwischen Jahwe und seinem Volk darstellte. Solange der Rauch war, wohnte Jahwe sozusagen in seinem Volk. Am Sabbat gab es noch ein zusätzliches Opfer. Geopfert wurden Schafe, Ziegen und Rinder. Und ganz und kleine Tauben Täubchen. Für die Armen. Und offenbar Täubchen das als Armenopfer. Das war das Armenopfer. Genau. Wer sich nichts anderes leisten konnte, der würgte eine Taube. Genau. Und da solltest du einmal im Jahr erscheinen. Also pilgerten die Leute nach Jerusalem und sollten ja dann Opfertiere mitbringen. Wenn sie aber, sagen wir mal, aus Galiläa kamen oder aus Ägypten kamen, waren die Opfertiere schon völlig fertig. Wenn die konnten die ja nicht unverletzt oder ganz rund und wunderbar dorthin gebracht werden. Also wurden die Opfertiere dort angeboten. Man konnte sie vor dem Tempel oder im Tempelinnenhof kaufen. Rund um den Tempel konnte man sich ein Schaf oder ein Rind kaufen, wenn man reich war. Und dann kam man ja mit den unterschiedlichsten Währungen auch da an. Man kam ja mit Regionalwährungen an. Wie bezahlt man da? Da hat man da eine Wechselstube. Also eine Währungsunion gab es nicht. Ja, eine Währungsunion gab es nicht. Also wechselte man seine jeweiligen Drachmen oder was man auch immer hatte, wechselte man in diese Schekel, diese tyrinischen Schekel. Das ist ein halbes Schekel. Das ist eine Münze gewesen, die aus sehr gutem, vollem Silber bestand und 7 Gramm war. Und da war da nicht ein Zeus-Kopf drauf? Ja, genau. Ja. Hat aber niemanden gestört, offenbar. Jedenfalls wurde im Tempel diese Silbermünze als einzige harte Währung, weil man ja nicht wusste, wie die Währungen so rundum drauf sind gerade, wechselten die ihre jeweilige Währung in die Silbermünzen und kauften davon die Opfergaben. Deswegen hast du die Wechsler da, die hatten diese Silbermünzen. Und die wussten auch, wie viel man für diese Silbermünze jeweils bekommt. Die wussten wahrscheinlich, wie gerade der Wechselkurs in Ägypten ist oder sowas. Ja. Mussten die wahrscheinlich wissen. Insofern war das auch eine Art Börse, der Tempel. Ja. Und da saßen die Wechsler und dann muten da die Rinder und dann gackerten da die Hühner und wie auch immer. Also jedenfalls war das so eine Mischung aus Finanzwirtschaft und Tierwirtschaft, Tierhandel, was da abgelaufen ist. So kann man sich die Szene erklären. Ja. Ah, ja. Und dann ist jetzt die große Frage noch, die sich die Theologen die ganze Zeit gestellt haben, also symbolische Prophetenhandlung, Inszenierung, gewollte Inszenierung, gewollte Provokation, kann man alles sagen. Frage, ist es nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo die Haltung des Jesus zur Gewaltlosigkeit eine erhebliche Delle bekommt, weil der ja anfängt hier richtig dann rumzutoben. Ja. Auf die Leute einzuprügeln. Und auf die Leute. Tische umzuschmeißen. Ja, die Leute hat er rausgeschmissen, die Tische hat er umgeschmissen, genau. Ist es denn nicht eine Aufforderung zur Gewalt und ist es ein Zeichen, dass er den Tempel abschaffen will? Mhm. Oder ist es wie bei Johannes, der Tempel hat ausgedient? Mhm. Oder ist er ein besonders reiner Tempelanbeter nach dem Motto, es soll ein Bethaus sein und kein Opferhaus? Mhm. Es ist in jedem Fall eine massive Kritik an dieser wahnsinnigen Opfer. Monetarisierung da. Monetarisierung und auf der anderen Seite diese Tieropfer. Wir wissen ja, dass mit dem Tod Jesu die Tieropfer in diesem Tempel sowieso auf jeden Fall aufgehört haben, die Christen nie wieder Tiere geopfert haben. Dass da dieses, sag mal, Lebendopfer abgeschafft wurde. Ja, was hat ihn denn nun so erbost? Ja, das fragen sich die Leute. Ich frage dich, warum ist er denn nun so sauer? Ich meine, das geht ja seit Jahrtausenden schon. In diesem Tempel erst seit 40 Jahren oder 50. Aber was regt ihn denn so auf? Na, ich denke, dass der ein sehr ethisches Verhältnis hatte zum Glauben. Also das kannst du ja schon bei den frühen Propheten nachlesen, die sagen, mich interessieren nicht deine Opfer und das Geplärr deiner Lieder. Ich will nicht das Geplärr deiner Lieder. Ja, genau. Dein Opfer stinkt mir in der Nase. Ja, genau. Mhm. Sondern ich will, dass ihr euch gerecht verhaltet, dass ihr in eurem Alltagsleben für Gerechtigkeit sorgt und soziale Ausgleich und so. Ich denke, auf dieser Spur ist der Jesus auch gewesen. Oder auch eben auf diesen wunderbaren Satz, aus dem Bethaus wird eine Räuberhöhle. Eine Räuberhöhle. Hier werden die Leute über den Tisch gezogen mit überhöhten Preisen oder falschem Wechsel oder sonst was. Du machst ein Riesengeschäft. Ja. Im Grunde genommen kannst du ja diese Reformation nochmal auf den Luther auch dazu komme ich später, da habe ich einiges dabei. Genau, also wo die Kirche zur Räuberhöhle geworden ist. Ja, natürlich, da habe ich dann einiges dabei, da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Also jedenfalls die Debatte, die dann, sagen wir mal, die Pazifisten angestrebt haben, die an diesem Text Anstoß genommen haben, nach dem Motto, ist er jetzt doch gewalttätig geworden oder ist er nicht gewalttätig geworden? Die haben dann die interessante Unterscheidung getroffen, Jesus ist ja nicht gegen Menschen gewalttätig geworden, es ist gegen Sachen vor allem gewalttätig geworden, hat auch niemanden getötet, sondern hat einfach, so wie das ja auch Aktivisten heute machen, eine massive Symbolhaltung gemacht, Handlung gemacht, so wie manche sich auf der Straße ankleben oder so. Es sind ja prophetische Handlungen, die die Leute machen, die versuchen niemandem persönlich weh zu tun, aber sie versuchen trotzdem den Betrieb zu stören. Ja. In dieser Linie kannst du das sehen. Ja. Ich habe was dabei. Ich habe aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Artikel von 2022, das ist ein Interview mit einem Historiker namens Dominik Crossan und interviewt wird er von einem Herrn Justus Bender zum Thema Wer war Jesus? Die Überschrift ist, Jesus war ein politischer Aktivist. Er wird gefragt, was können Sie über diesen Jesus sagen? Was für ein Mensch war er? Und die Antwort ist, niemand sollte das Neue Testament lesen, bevor er nicht Vergil oder Homer gelesen hat. Wenn Sie das Neue Testament ohne Vorbildung lesen, denken Sie, ein Mensch, der Gott ist? Wow! Das muss Ihnen dann vorkommen wie eine seltsame transzendentale Sprache. Wenn Sie aber erst Vergil lesen, erkennen Sie den damaligen Zeitgeist. In dem kann eine Person der menschgewordene Gott sein, wenn sie etwas tut, das einen gewaltigen Fortschritt für die Menschheit bedeutet. Zum Beispiel wenn sie Frieden über das Imperium bringt, wie Kaiser Augustus. Die Atmosphäre der Zeit war also, dass Anführer sich, wenn sie wichtig genug sind, als Götter offenbarten. Das Ungewöhnliche an Jesus ist nicht, dass er göttlich ist, sondern wessen Inkarnation er ist. Der römische Kaiser bringt den Menschen Frieden durch Sieg. Jesus sagte, ich bringe Frieden durch Gerechtigkeit. Und wie war er als Mensch? Fragt die FAZ. Wenn ich mir Jesus vorstelle, ist es mir wichtig, dass er geboren wurde, als Herodes der Große starb. Das war wahrscheinlich nach heutiger Bezeichnung im Jahr 4 vor Christus. Damals gab es überall Aufstände, die Römer schickten ihre Legionen aus den syrischen Basen in Richtung Süden, um für Ordnung zu sorgen. Und wenn die Legionen marschierten, wollte man nicht das Dorf sein, das ihnen im Weg stand. Die Männer wurden abgeschlachtet, die Frauen vergewaltigt, die Kinder versklavt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus aufwuchs, ohne dass alle in Nazareth von dem Tag sprachen, als die Römer kamen. Er kannte also den Preis für den römischen Frieden? Den römischen Frieden setzt Herr Bender in Anführungszeichen. Ja, das wird oft vergessen. Man kann es aber bei Flavius Josephus nachlesen. Eine Legion wurde in Richtung Osten Richtung Sepphoris geschickt, einer Stadt nördlich von Nazareth. Die Legionäre brannten sie nieder. Das war keine Präzessionskriegsführung. Sie haben alles zerstört. Irgendwann wird Maria Jesus von den Taten der Römer erzählt haben. Frage: Jesus wurde später jemand, der Gewaltlosigkeit predigte. Verstehen wir seine Gewaltlosigkeit heute immer richtig? Jesus war ein Märtyrer, ist die Antwort. Das ist nach der griechischen Definition das Wort für Zeuge. Wenn ein Individuum Gewaltlosigkeit bezeugen will und sich lieber töten lässt, als Gewalt auszuüben, dann ist das eine individuelle Entscheidung. Ich respektiere sie als Zeugnis. Aber ein Land kann das nicht tun. Nicht einmal eine Gruppe kann das tun, es sei denn, sie entscheiden sich gemeinsam. Heute zum Beispiel, natürlich muss sich die Ukraine wehren. Es ist absurd zu sagen, Jesus gehe es um Gewaltlosigkeit und nur um Gewaltlosigkeit. Wenn Jesus als friedlich beschrieben wird, denken die meisten an zwei Aussagen, dass man seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst und dass man die andere Wange hinhalten soll, wenn man geschlagen worden ist. War das neben der theologischen auch eine politische Strategie, fragt die FAZ. Es wäre sehr einfach gewesen zu sagen, liebt alle, antwortet er. Warum hebt er die Feinde hervor? Der Prozess, seinen Feind zu lieben, ist der gewaltfreie Widerstand. Es ist der Slogan für sein Programm. War das auch eine Möglichkeit, Widerstand zu leisten, ohne von den Römern bestraft zu werden, fragt die FAZ. Ich bin eher überrascht, dass es bis zu seiner Hinrichtung so lange gedauert hat, antwortet der Wissenschaftler. Was Jesus in Galiläa gerettet hat, war wohl die Hinrichtung von Johannes dem Täufer. Herodes Antipas war ein kluger Herrscher, der mehr als 40 Jahre lang regierte. Er hatte mit Johannes dem Täufer gerade einen populären Propheten getötet. Nun war da noch einer, der Jesus hieß. Da wartete er lieber mal ab. In Jerusalem fehlte Jesus dieser Schutz. Wenn Sie Jesus als gewaltfreien, das haben wir ja damals erklärt, dass damals Israel in drei Gewaltenteile zerfallen war und der Herodes Antipas hatte den Norden, Jesus herum lief. Mhm. Wenn Sie Jesus als gewaltfreien Widerstandskämpfer beschreiben, sagt die FAZ, kennt jeder ein Gegenbeispiel. Die Tempelreinigung. Jesus randaliert, in der Bibel ist sogar davon die Rede, dass er eine Peitsche benutzt. Das klingt aber nicht sehr gewaltfrei. Sagt der Historiker, es ist sehr wichtig, den Text zu lesen. Im Johannesevangelium treibt er die Opfertiere mit einer Peitsche aus dem Tempel, nicht die Menschen. Was er tatsächlich tut, ist eine Demonstration. Er legt den Tempel still, so wie du es gerade sagtest, Johanna. Herodes hatte einen 15 Fußballfelder großen Vorplatz gebaut. Dort gab es Geldwechsler, die den Pilgern ihr heimisches Geld in tyrische Schekel wechselten, damit sie es im Tempel spenden konnten. Der Tempel war auf diese Spenden angewiesen. Wenn ich nun den Tempel stilllegen will, wie mache ich das? Ich greife die Geldquelle an. Wirft deshalb Jesus Tische der Geldwechsler um? Ja. Doch hat er damit den Tempel stillgelegt? Natürlich nicht. Er hat die Geldwechsler verärgert. Eine Stunde später waren die wieder im Geschäft, aber symbolisch hat er den Tempel seiner Einnahmequelle beraubt. Es geht Jesus um Aktivismus gegen Rom und gegen den Tempel, weil der mit den Römern kollaboriert. Haben Sie das Gefühl, dass die Menschen die politischen Implikationen der Bibel überlesen? Sie überlesen sie nicht, ist die Antwort, sie verschleiern sie still und heimlich. Aber warum? Die christliche Kirche hat sich mit Kaiser Konstantin schon früh auf eine Aufgabenteilung geeinigt. Die Kirche kümmert sich um den Himmel, der Kaiser um die Politik. Die Bischöfe durften über Barmherzigkeit reden, aber nicht über Verteilungsgerechtigkeit. Und dafür hat man ihnen schöne Kirchen gebaut. Ja, aber ich meine, das arbeiten wir ja schon die ganze Zeit heraus, ja, dass diese Botschaften ja sehr viel härter sind als diese süß lächelnden Geigen, die wir immer in den, ja, Evangelien hören. Ja. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass der Jesus selber ja auch als Pilger da kommt. Der ist ja selber sozusagen in diesen Pilgerzug mitgezogen. Man weiß nicht ganz genau, wie oft er überhaupt in der Hauptstadt war. Das, mhm, habe ich vorhin schon mal gesagt, dass der eigentlich so eher ein ländlicher Prophet war. Ja. Die Evangelisten lassen ihn zweimal da sein. Einmal, mhm, zum Beispiel als Junge mit seinen Eltern, wo er, ja, dann im Tempel gefunden, ja, wo er wird. Da, oh je, das haben wir ja auch durchgenommen, beim wo er Lukas, sich da wichtig macht. Beim Lukas-Evangelium. Mhm. Der Lukas ist ein besonderer Tempelanhänger, der, mhm, hat einen großen Respekt vor dem jüdischen Kult und entwickelt den sozusagen weiter, erzählt auch in der Apostelgeschichte, dass nach der Auferstehung des Jesus oder nach dem Osterwunder die Jünger sich im Tempel weiter getroffen haben, ja, und dort ihren Gottesdienst, mhm, feiern. Bei Johannes ist es, wie gesagt, ganz anders. Da ist es ganz am Anfang und da wird der Tempel gleich als heiliger Ort praktisch abgeschafft. Der, mhm, heilige Ort ist der Jesus. Wobei der Johannes sich in diesem Jerusalem am allerbesten auskennt von allen Evangelisten. Also im Straßenplan. Im Straßenplan, mhm, in der ganzen Geografie kennt er sich ja am allerbesten aus. Man sieht manchmal bei Markus und bei Matthäus, die waren vermutlich nie da. Also da ist der Teich Siloa da und dann ist es der Teich Bethesda da, wo er realistisch gar nicht ist, sondern der Johannes weiß meistens, wo diese Orte sind. Mhm. Könnte sein, dass der schon mal da ist oder seine Quellen besser sind. Mhm. Aber Jesus selber, da nimmt man an, dass er auf jeden Fall allerhöchstens zweimal überhaupt da, mhm, war und das zweite Mal ist es da, mhm, wo er gestorben ist. Ja. Aber die Evangelisten berichten eben, die Bestellung Jerusalems, mhm, und des Tempels im Leben Jesu wird unterschiedlich eben, mhm, betrachtet. Mhm. Eigentlich haben die Christen, auch der Evangelist, mhm, Lukas dann in der Apostelgeschichte, mhm, sich Stück für Stück von Jerusalem als dem Zentrum getrennt, mhm, und von dem Tempel auch getrennt. Mhm. Und in den Briefen, ja, es gab ihn ja auch nicht mehr, ehrlich, ja, gestanden. Was wollten Sie denn da noch groß anbieten? Nach Paulus spielt der Tempel gar, ja, keine Rolle. Ja. Spielt auch Jerusalem, mhm, zwar immer noch eine Rolle, wo man, da schickt man immer noch eine Spende hin, mhm, zu der Gemeinde in, mhm, Jerusalem, mhm, weil man sagt, es ist die Herkunftsgemeinde. Mhm. Mhm. Aber so das große Mittelpunkt der Welt, wo dann, mhm, am Ende der Gott Zions alle Völker zusammenholen wird, mhm, das wird bei den Christen nicht mehr weiter tradiert. Mhm. Ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, Luther. Ich bin natürlich auf die gleiche Idee gekommen und habe von unserem geschätzten Autor Andreas Molitor, der ein richtig toller Autor ist, bei Zeitgeschichte eine Biografie Luthers gefunden. Eine Kurzbiografie natürlich. Und da wird auch seine innere Wandlung beschrieben, als er nach Rom kommt. Also, genau, Luther, damals ein junger Mönch, ja, ein, ja, Augustinermönch, macht im Auftrag seines Ordens eine Reise nach Rom und hat dort das gleiche Erlebnis wie Jesus. Jesus im Tempel. Ja, ja, genau. Nur greift er nicht gleich zur Peitsche, sondern in ihm gärt es etwas. Und wie das passiert ist, das lese ich dir jetzt vor, so wie Molitor es beschreibt. Mhm. Auch eine Reise nach Rom im Auftrag seines Ordens weist ihm nicht die innere Richtung. Den größten Teil des Weges legt er wahrscheinlich zu Fuß zurück. Also von, wo war er denn als Mönch? Der war in Erfurt. Ja, von Augustin. Also, mhm, also von Erfurt nach Rom. Den größten Teil des Weges von Erfurt nach Rom legt er wahrscheinlich zu Fuß zurück, demütig den Blick gesenkt, die Hände in der Kutte, wie es sich für einen Mönch ziemt. Die Überquerung des damals noch unwegsamen Alpenpasses muss eine Tortur gewesen sein, soll auch im Winter gewesen sein. Nach wochenlangem Marsch angekommen, wirft sich Luther zu Boden und ruft: Sei gegrüßt, heiliges Rom. Wahrhaftig heilig durch die heiligen Märtyrer, von deren Blut es trieft. Das soll er gerufen haben. Er rutscht die Pilatustreppe hinauf, betet auf jeder Stufe ein Vaterunser, auf das seinem Großvater ein paar Jahre Qualen im Fegefeuer erspart blieben, und läuft nach alter Tradition die Gräber der Märtyrer ab. 4 Wochen verbringt Luther in Rom, ganz auf den Spuren spätmittelalterlicher Frömmigkeit. Später sagt der Reformator, in Rom habe er die Hauptstadt des Lasters und den Sitz des Teufels gesehen. Priester, beispielsweise die im Vollzug der Eucharistie Gott lästern und zur Hostie sagen, Brot bist du, Brot wirst du bleiben. Doch zur Zeit seiner Romreise tun derartige Beobachtungen seiner Papst- und Kirchentreue noch keinen Abbruch. Im Rückblick heißt es zwar, nun, ich war ein junger und recht ernster frommer Mönch, dem solche Worte wehe taten. Luther scheint solche Worte, also so blasphemische Äußerungen, ja, auch atheistisch, der Priester, im Grunde genommen. Ja, ja. Scheint er aber solche Äußerungen als individuelle Verfehlungen einzelner Würdenträger einzustufen und noch nicht als Anzeigen für ein ganzes Systemversagen. Luther geht es im Jahr 1511 weder um Papstkritik, noch um das Priesterkonkubinat, noch um den Ämterkauf. Alles gab's da. Ihn interessiert vor allem das Verhältnis zwischen dem sündigen Menschen und Gottes Gerechtigkeit. Immer weniger bedeuten ihm später die Bußangebote der Kirche. Vor allem die Ablässe geraten ins Visier seiner Kritik. In der Bußlehre herrscht die Vorstellung, gegen Zahlung einer Art Seelenheilsgebühr könne die Kirche nicht nur die vom Priester verhängten zeitlichen Sündenstrafen mindern, sondern auch jene Zeit verkürzen, die die armen Seelen der Sünder sich später im Fegefeuer quälen müssen. Luther ist nicht der Erste, der die Ablasspraxis kritisiert. Die Erträge der Kampagnen sind bereits zurückgegangen, als im Jahr 1517 der Ablassprediger Johannes Tetzel im Auftrag des Mainzer Erzbischofs Albrecht von Brandenburg, der bei den Fuggern hoch verschuldet ist, für den Petersablass werbend über das Land zieht. Von den Einnahmen will Albrecht seine Schuld tilgen und der Petersdom in Rom soll neu errichtet werden. Tetzel preist den Ablass in besonders marktschreierischer Weise an. Überliefert ist sein Spruch, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Luther ist nicht entgangen, dass die Einwohner Wittenbergs zu Tetzels Predigten strömen und Ablasszettel kaufen. Wenn nicht gottgefällige Werke und erst recht nicht Geldzahlungen von Sünden befreien, sondern allein die Gnade Christi, muss Tetzels Kampagne ihm als bitterer Frevel erschienen sein. Am 31. Oktober 1517 sendet Luther seine weltberühmten 95 Thesen gegen den Ablass an den Erzbischof. Bald darauf werden sie öffentlich bekannt. Das bedeutet das Ende der stillen Jahre dieses Mönchs und Theologieprofessors Martin Luther. Im November unterschreibt er Briefe an Freunde erstmals mit Eleutherios, der Befreite und der Befreier. Ja, toll. Er sagt noch ein bisschen was zum Ablass, damit unsere Hörerinnen und Hörer das auch besser verstehen. Im Grunde genommen ist es vielleicht auch sogar eine Fortführung dessen, was wir gerade über diese Tempelsteuer gelesen haben. Ja. Die haben damals ihren Schekel da eingetauscht und ab 20 Jahre musste jeder junge Mann für die Aufrechterhaltung der Stiftshütte und des Tempels musste man seine Steuer bezahlen. Ja. Die bezahlte man, wenn man als Pilger da war. Mhm. So. Das heißt, es hat eigentlich so die Sitte eingeführt, dass man bezahlt hat für die Aufrechterhaltung des Kults. Ja. Ja. Das hat übrigens dann nach der Zerstörung Jerusalems und nach der Zerstörung des Tempels der Kaiser Vespasian weitergemacht. Der hat da einen Jupiter-Tempel, ich erzählte es in der letzten Sendung schon, aufgebaut und hat dann für den Jupiter-Tempel Kirchensteuer erhoben. Die religiöse Steuer erhoben. Mhm. Eine Idee, die aus dem Jerusalemer Tempel kam und die dann geradezu nach Rom weitergegangen ist, wo man dann, jetzt gehen wir 1500 Jahre weiter, für den Aufbau des Petersdoms dieses Geld brauchte. Ja. Was hat man den Leuten da weiß gemacht? Du musst dir vorstellen, dass der damalige spätmittelalterliche Mensch in seinem Kopf eine unglaubliche Hierarchie, alle Taten des Menschen waren in irgendeiner Weise im Kopf mit irgendwelchen Strafen verbunden, wenn man sie nicht getan hat. Also du hast deinen Huhn geklaut, du hast das und das getan. Da gab es dann Listen von Dingen, die man dann beichten musste und für die man dann nicht nur Vater unser beten musste, sondern auch blechen musste. Und dann war die Vorstellung, dass dann die Großmutter, wenn sie nicht genügend zu Lebzeiten ein Gott wohlgefälliges Leben geführt hat, dass die dann eben brennt im Purgatorium und um diese Zeit, also im Höllenfeuer, und große Schmerzen hat. Oder die Mutter oder der Vater. Ja. Und um die rauszukaufen, hat man dann Geld bezahlt. Man hat also seine gesamte Existenz im Grunde genommen in die Finanzierung der Sünden der Väter hineingesteckt. Ja, und in die eigenen natürlich. Und in die eigenen hinein. Ja. Oder möglicherweise auch in die der Kinder oder so. Das heißt aber dann auch, dass dieser lutherische Wutbrief gegen den Ablass, der ja theologisch gemeint war, im Grunde genommen ökonomisch für die römische Kirche eine Katastrophe war. Eine Katastrophe. Weil das ganze Einnahmesystem zusammengebrochen ist. Aber das man hat den Leuten Angst gemacht, mit irgendeinem Riesenscheiß ihnen das letzte Geld aus der Tasche gezogen. Also ein richtiger Räuberverein. Ja. Und üble. Deswegen beschreibt er sich auch als frei. Der las da diese Schriften des Paulus. Aus Gnade sind wir gerechtfertigt und zur Freiheit hat uns Christus befreit. Deswegen sagt er, er ist ein Eleutheros, er ist ein Freier, weil er sich von dieser Angst befreit hat. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht massiv genug vorstellen, was das für ein Aufatmen für die Menschen war. Ja. Und das natürlich, der Jesus hat es vorgemacht mit seiner Tempelaustreibung, weil er selber gesagt hat, mein Vater, der Vater Jesu, nimmt keine Steuern. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Also diesen Grundgedanken, den hat der Jesus formuliert mit dieser Symbolhandlung oder mit dieser Aktivistentat. Jetzt kann ich dir mal sagen, wie es zu dieser Zeit, und zwar genau zu der Zeit, über die wir hier reden, in Rom zuging. Und zwar aus der Welt habe ich den Artikel von Alexander Brüggemann, wie dieser Elefant die Reformation anfachte. Um sich den Papst gewogen zu machen, schenkte Portugals König Leo X. Im Jahr 1514 einen Elefanten. Leo X. aus dem Hause Medici von 1475 bis 1521 wurde 1513, das war also 2 Jahre, nachdem unser Luther da auf den Stufen rumgerutscht ist in Rom, fast auf den Tag genau ein halbes Jahrtausend vor Papst Franziskus zum Nachfolger Petri gewählt. Er war ein Renaissancefürst durch und durch, jung, prunkliebend und verwöhnt, und so nannte er auch viele exotische Tiere sein eigen, Geschenke zumeist mit dem Ziel, seine Gunst zu erlangen. Der Liebling des superreichen Florentiners, Hanno, italienisch Annone, war ein Hauselefant. Hanno war Inder, ein Geschenk des portugiesischen Königs Manuel zur Papstwahl. Hannos Seereise nach Rom und die Landgänge gemeinsam mit 42 weiteren Exoten sind von Zeitzeugen in buntesten Farben ausgemalt worden. Dächer seien unter den Schaulustigen zusammengebrochen. Und für die letzten 120 Kilometer habe der Papst sogar eine Schweizer Garde als Geleitschutz entsandt, weil der Menschenauflauf so groß wurde. Schon die erste Begegnung am 19. März 1514 versetzte Leo in Entzücken. Der prunkvoll aufgeputzte Hanno kniete artig vor ihm nieder, trompetete, dann nahm er einen tiefen Schluck aus dem Eimer und besprengte die päpstliche Entourage mit Wasser. Also Kunststückchen konnte er auch noch. Mit Hanno nahm es kein gutes Ende. Wohl noch keine 6 Jahre alt plagten ihn im Frühjahr 1516, also ein Jahr vor der Thesenanschlag, Atemnot und Verstopfung. War es Stress oder falsche Ernährung? Die Leibärzte des Papstes bekamen die Sache nicht in den Griff und verschrieben ihm eine elefantöse Dosis Abführmittel nach den Gepflogenhaften der Zeit mit ordentlich Gold versetzt. Die teure Arznei führte aber zu nichts außer zum Tode des Elefanten am 8. Juni 1516. Hanno wurde ein Kollateralschaden kurialer Dekadenz und damit zum Sinnbild der verschwenderischen Prachtentfaltung, die im Neubau des Petersdoms gipfelte. Um das Geld dafür aufzubringen, intensivierte Papst Leo den Ablasshandel. Warum baut der reiche Papst nicht wenigstens den Petersdom von seinem eigenen Geld, lautete die 86. der 95 Thesen, mit denen Martin Luther am 31. Oktober 1517 das Geschäft mit dem Ablass anprangerte. Die Reformation nahm jetzt ihren Lauf. So als kleinen Einblick, was damals los war in Rom. Und es war eine beliebte Examensfrage bei uns in der evangelischen Theologie, die Frage, wie hieß Luthers Hund? Wie der hieß? Der hieß Leo. Ja, ja, aber was du nicht hättest wissen, was du nicht hättest beantworten können, wie hieß Leos Elefant? Hanno hat mich nicht jetzt gewusst. Jetzt hast du das aber erfahren. Jetzt weißt du aber auch, und wie Luthers alle Theologiestudenten, die jetzt noch zuhören, können diese Frage im Examen beantworten. Ja, wunderbar. Okay. Wie hieß der Elefant, der die Reformation vorantrieb? Er hieß Hanno und lebte nur 6 Jahre lang. Genau. Und der kleine Leo, der spielte in Luthers Garten. Ja, gut, dann haben wir eigentlich die lange Geschichte der Austreibung. Die evangelische Kirche oder der Luther hat ja formuliert, dass die Kirche sich immer wieder selbst austreiben muss. Ja, manchmal. Reformander. Wir haben ja auch immer mal wieder Kirchenaustreibungen, zur Zeit ja auch. Ja. Wir beide gehören auch wahrscheinlich zu denen, die ab und zu mal zwar keine Tische umwerfen, aber mit unserer Folge werfen wir auch doch den einen oder anderen Tisch um. Das stimmt, wir brauchen keine Geißel. Wir sind eine Geißel im Podcast. Wir brauchen nur die Frieda. Frieda ist unsere Producerin. Das muss man hier vielleicht dazu sagen. Okay. Die sitzt hier und lacht. Ja, okay. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Tschüss. Tschüss. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.